Dialog. Oskar. Welche Fremdsprache lernst du, Horst? Horst. Ich lerne Englisch. Und du? Oskar. Ich lerne schon 2 Jahre Russisch. Besuchst du einen Abendkurs? Horst. Ja, ich besuche einen Abendkurs. Ich lerne Englisch erst 2 Monate. Und wo lernst du? Oskar. Ich besuche einen Zirkel. Wir lernen auch abends. Das ist nicht leicht, aber wir besuchen den Zirkel gern. Horst. Wer besucht den Zirkel? Oskar. Den Zirkel besuchen die Arbeiter unseres Werkes.